Er ist also, wie gesagt, unehrlich in der Sprache der Zeit geboren und war zudem arm. Das führte auch dazu, dass er keine besonders umfangreiche formale Bildung genossen hat. Wahrscheinlich kann man von einem 4- bis 5-jährigen Volksschulbesuch ausgehen. Das ist eine ganz entscheidende Differenz zu den anderen uns heute noch bekannten Anführern und Theoretikern der frühen Arbeiterbewegung, die fast alle eine höhere Schule, Schule genossen besucht haben und viele sogar eine Universität. Das ist jetzt nicht nur ein biografisches Detail, das wird, darauf werde ich später noch eingehen. 1830 ist Weitling erstmals aktenkundig geworden als Schneidergeselle in Leipzig, und zwar in einer Polizeiakte, weil er sich an einer, revolutionären Aktion in Leipzig beteiligt hat. Wenig später geht er nach Wien. 1835 treibt es ihn dann, wie er in einem autobiografischen Fragment schreibt, treibt ihn dann die Sehnsucht nach gleichgesinnten Männern nach Paris. In Paris gibt es zu dieser Zeit eine riesige Community deutscher Handwerksgesellen. Da es sich dabei um fahrendes, vogelfreies Volk handelt, ist das natürlich statistisch nicht ganz genau erfasst. Man geht aber von 20.000 bis 80.000 deutscher Handwerksgesellen in Paris aus. Diese Handwerksgesellen sind erstmal den Arbeitsmöglichkeiten hinterhergereist. Paris war damals ein Zentrum des bruttoindustriellen Fortschritts. Gleichzeitig verbreitet diese Community aber auch schnell den Ruf, enge solidarische Bande zu entwickeln und politisch umtriebig und subversiv zu sein. Diesen Ruf bezeugt nicht zuletzt Weitling selbst, der ja aufgrund dieses Rufs nach Paris gegangen ist. Diese Community der deutschen Handwerksgesellen findet sich in Paris der 1830er Jahre mitten in einer ohnehin aufgewühlten politischen Szenerie. Im ersten Jahrzehnt der Julimonarchie zwischen 1830 und 1840 erleben wir eine ganze Reihe republikanischer und proletarischer Insurrektionen und Aufstandsversuche, die teilweise erbittert und mit großer Härte ausgefochten werden. Organisatorisch schlägt sich das in einer Reihe von republikanischen und proletarischen Geheimgesellschaften nieder, unter anderem der Société des Amis du Peuple oder der Société des Saisons, in denen beiden zum Beispiel ganz maßgeblich Auguste Blanqui beteiligt war. Auch die deutschen Handwerksgesellen organisieren sich in solchen Bünden. Der bekannteste dieser Bünde ist der Bund der Geächteten, und dem tritt dann 1837 auch Weitling bei. Im Bund der Geächteten schließen sich bürgerliche Oppositionelle und Handwerksgesellen zusammen. Das geht allerdings nicht lange gut. Und schon im ersten Jahr seiner Mitgliedschaft finden wir Weitling dann an der Spitze einer Fraktion, die die Spaltung des Bundes und eine neueste Konstitution eines der Spaltprodukte unter dem Namen Bund der Gerechten betreibt. Der Bund der Gerechten wiederum, das muss ich hier in der Hellen Panke wahrscheinlich nicht eigens erläutern, wird dann später, 1847, wird sich dann in Bund der Kommunisten umbenennen und damit zu einer, wenn nicht der Keimzelle der deutschen Arbeiterbewegung werden. 1838 verfasst Weitling im Auftrag der Zentralbehörde des Bundes der Gerechten eine Programmschrift, die noch im selben Jahr mit einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt wird. Dieses Manifest trägt den schönen Titel »Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte«. Und in dieser Schrift von knapp 40 Druckseiten findet sich schon das ganze System Weitlings in Nutsche. Das Programm wird Weitling dann in den nächsten Jahren ausarbeiten. Weitling erinnert sich später in dieser kleinen autobiografischen Schrift daran, dass er dieses kleine Buch zu einer Zeit schrieb, in der er, Zitat, jeden Abend bis 10 oder 11 Uhr und jeden Sonntag bis 12 Uhr mittags als Schneidergeselle arbeiten musste. Das ist also ein Produkt einer proletarischen Nachtarbeit. Weitling geht dann 1841 im Auftrag des Bundes der Gerechten in die Schweiz, um die dortige, ebenfalls sehr große Exil-Community deutscher Handwerksgesellen zu agitieren. Hier beginnt er mit der Publikation einer eigenen Zeitschrift mit dem Namen Hilferuf der deutschen Jugend, die dann wenig später auch aus Zensurgründen und aus Repressionsgründen in die junge Generation umbenannt wird. Diese Zeitschrift ist meiner Meinung nach mit das Interessanteste, was Weitling produziert hat. Sie bezeichnet sich im Editorial der ersten Nummer als das erste deutsche Arbeiterjournal. Interessant ist die Zeitschrift nicht zuletzt deshalb, weil hier noch gar kein fester Begriff von Arbeiter vorausgesetzt wird, sondern sich das, was als Arbeiter, Produzent und Adressat der Zeitschrift sein soll, in der Zeitschrift selbst erst langsam herausgearbeitet wird. Auf der ersten Seite der ersten Nummer heißt es, angesprochen sei, Zitat, jeder deutsche Tagelöhner, Bauer, Arbeiter, Meister, Künstler und Gelehrte, der seinen guten Willen und praktische Erfahrung der unsrigen zugesellen will. Zitat Ende. Mit der Auflistung wird noch der ganze Bereich dessen abgedeckt, was in der Sprache der Zeit Proletariat heißt und was erst später auf bestimmte Segmente dieses zunächst noch sehr bunt zusammengewürfelten Haufens, auf die Lohn- und die später auf die Industriearbeiterschaft, festgeschrieben werden wird. In den Zeitschriften erscheinen Artikel und Artikelserien, in denen Weitling sein System immer genauer ausarbeitet. In der Schweizer Zeit fasst er dieses System dann auch nochmals in einer gesonderten Publikation zusammen, nämlich in dem Buch Garantien der Harmonie und Freiheit, das 1842 im Selbstverlag erscheint, finanziert durch Spenden der Arbeiter aus den Vereinen in Frankreich und der Schweiz. Und dieses Buch, Garantien der Harmonie und der Freiheit, kann man als Hauptwerk Weitlings bezeichnen, jedenfalls als die elaborierteste Fassung seines Systems, und darauf werde ich mich dann später auch im Wesentlichen beziehen. 1843 wird Weitling in der Schweiz verhaftet wegen, Zitat, Anstiftung zu Verbrechen gegen das Eigentum, Anreizung zum Aufruhr und Religionsstörung. Und das umreißt dann auch ziemlich genau, glaube ich, tatsächlich sein Aktivitätsfeld. Er wird angeklagt und schließlich zu 10 Monaten Gefängnis mit anschließender Ausweisung verurteilt. Der Züricher untersuchende Regierungsbeamte Johann Kaspar Blunschli veröffentlicht dann 1843 eine Schrift mit dem schönen Titel Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren über den Prozess. Und diese Schrift, so bemerkt Weitling später ironisch, wird in Deutschland mehr für die Popularisierung des Kommunismus tun, als alle Agitationen zusammengenommen. 1844 wird Weitling nach Preußen ausgeliefert, von wo er schließlich über Hamburg nach London flieht. Er schließt sich hier wieder der örtlichen Sektion des Bundes der Gerechten an. 1845 erscheint das Evangelium des armen Sünders, in dem er eine radikal egalitäre, am kommunistischen Frühchristentum ausgerichtete Lesart des Neuen Testaments skizziert. Ab 1845 arbeitet er zudem an einer großen erkenntnistheoretischen und sprachphilosophischen Schrift, einer allgemeinen Denk- und Sprachlehre, die lange Zeit verschollen war und erst 1991 aus den Archiven heraus publiziert werden konnte. 1846 nimmt Weitling an einer Sitzung des Kommunistischen Korrespondenzkomitees, KKK, teil, das Marx, Engels und Hess in Brüssel gegründet hatten. Er gerät hier scharf mit Marx aneinander und überwirft sich im Folgenden mit Marx und Engels, die wiederum sofort damit beginnen, den Einfluss Weitlings in den verschiedenen Vereinen in Paris, Brüssel und London zu bekämpfen. Weitling hat daraufhin die Schnauze voll, das kann man so salopp, glaube ich, sagen, und ich verkürze das jetzt, weil ich später noch darauf eingehen werde, und verlässt schließlich Ende 1846 Europa in Richtung New York, wo ihm eine Stelle als Redakteur in einer radikalen Zeitung angeboten worden war. Nach Ausbruch der Februarrevolution 1848 in Paris eilt Weitling zurück nach Europa, zuerst nach Paris, dann nach Berlin. Hier gründet er dann die Wochenschrift Der Urwähler, von der immerhin 4 Ausgaben erschienen sind, bevor er dann abermals polizeilich verfolgt und ausgewiesen wird. Er geht wieder über Hamburg, 1849 dann schließlich zurück nach Berlin, wo er dann auch bleiben wird, nach New York, Entschuldigung. 1845 zieht er sich dann aus der kommunistischen Bewegung ins Privatleben und in seinen alten Schneiderberuf zurück, und 1871 stirbt er schließlich weithin vergessen in New York City. Es wird dann noch berichtet, dass er aber noch 3 Tage vor seinem Tod noch bei der Gründung der New Yorker Sektion der Internationalen Arbeitsassoziation zugegen war. Also er hat sich noch da passiv, mehr oder weniger passiv an diesen Dingen beteiligt, hat aber keine Führungsrolle mehr inne gehabt. Was ich hier so etwas länglich aufgezählt habe, ist in der Tat erstmal ein außergewöhnlicher und in jeder Hinsicht bemerkenswerter Lebensweg. Auf der anderen Seite kann man aber auch eine Reihe von Merkmalen an dieser Biografie feststellen, die exemplarisch sind für die Biografien proletarischer Aktivisten, besonders im Vormärz. Zunächst einmal muss man sagen, dass es ist hier auffällig ja diese gänzlich a- oder vielleicht sogar antinationale Einbettung des Lebens, seine kosmopolitische oder vielleicht besser kosmoproletarische Ausrichtung. Weitling ist tatsächlich ein vaterlandsloser Geselle, und zwar nicht primär aufgrund einer politischen Entscheidung, sondern einfach durch seine proletarischen Lebensumstände. Genauer besehen kann man sagen, dass Weitling sich im Laufe seines Lebens an allen Orten aufgehalten hat, die als Zentren proletarischer Organisierung im Vor- und im Nachwärts gelten können. Paris in der Schweiz, wo er unter anderem Bakunin und Herwig getroffen hat, London, Brüssel, New York und Berlin natürlich. Weitling, der nie eine weiterführende Bildung genossen hat, hat an diesen Orten alles aufgesogen, was an Theorien, Ideen und Bildern im Umlauf war, und zu einer sehr eigenwilligen, idiosynkratischen Einheit verschmolzen. Man kann also an Weitling tatsächlich ganz gut das abhandeln, was man utopischen Sozialismus genannt hat, ohne ihn gleichzeitig mit diesem Label, das von Anfang an ja als abwertend gemeint war, identifizieren zu müssen. Auf diese Zwiespältigkeit bei Weitling werde ich zurückkommen. Zunächst zu Weitlings System selbst. Und ich beziehe mich nun, wie gesagt, im Folgenden weitgehend auf dieses Buch Garantien der Harmonie und Freiheit. Und das sind ungefähr 280, das ist ungefähr 280 Seiten dick, es ist nicht mehr erhältlich, keines der Bücher Weitlings ist lieferbar im Moment noch, man kann aber relativ viele antiquarisch erstehen. Es gibt unter anderem eine Westausgabe, herausgegeben von Ulrich Meyer, super, im Reclam Verlag, Anfang der 70er Jahre, und eine sehr gute Ausgabe aus dem Akademie Verlag, aus den 50er Jahren schon, mit einer sehr guten Einführung von Bernhard Kaufhold. Und Kaufhold, Ulrich Meyer Höppner Seidel sind sicherlich auch die besten, die ersten Adressen, wenn man sich in der Weitling-Forschung umtun will. Ich skizziere jetzt kurz den Aufbau dieses Systems aus der Garantien der Harmonie und der Freiheit. Und gehe das dann durch und versuche, das dann gleichzeitig darzustellen und kritisch zu würdigen. Laut Inhaltsverzeichnis ist das Werk in zwei Abschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt, der Titel lautet Die Entstehung der gesellschaftlichen Übel, historisch und die Entstehung der gesellschaftlichen Übel. Der zweite Abschnitt ist überschrieben mit Ideen zu einer Reorganisation der Gesellschaft. Der erste Teil ist eine historisch-genetische Kritik des Bestehenden, der zweite Teil ein utopischer Entwurf des Möglichen. Man muss eigentlich noch einen dritten Abschnitt unterscheiden, der ist also formal bei Weitling in diesen zweiten Abschnitt integriert. Dieser dritte Abschnitt ist immerhin 50 Seiten lang und relativ wirkmächtig geworden und ist überschrieben mit mögliche Übergangsepochen. Hier beschreibt Weitling konkrete Schritte, die nun gegangen werden müssen von der revolutionären Bewegung, diesseits der utopischen Ideen. Wir finden hier Andeutungen für eine radikale sozialrevolutionäre Politik unter den Stichworten Krieg und Guerillakrieg gegen das Eigentum. Der erste Abschnitt, also diese historisch-genetische Kritik des Bestehenden, geht aus von einem Urzustand der Gesellschaft, und dann werden nacheinander abgehandelt die Entstehung des beweglichen Eigentums, die Entstehung des unbeweglichen Eigentums, die Erfindung der Erbschaft, die Entstehung der Kriege, die Entstehung der Sklaverei, die Entstehung des Handels, die Erfindung des Geldes und schließlich die Entstehung der Titelkrämerei. Dann gibt es ein längeres Kapitel über Vaterland, Grenzen und Sprachen und schließlich ein Kapitel über Geld- und Warenkrämerei. Also es wird sozusagen aus einem konstruierten Urzustand die gesamte bestehende Gesellschaft historisch-genetisch rekonstruiert. Diesen ersten Abschnitt beginnt Weitling, wie gesagt, mit einer Beschreibung des Urzustands der Gesellschaft. Weitling nutzt den Urzustand vor allem darum, um das Ideal einer harmonischen und freien Gesellschaft zu konstruieren und vor der Kontrastfolie dieses Urzustands dann die bestehenden Missstände zu kritisieren. Es geht, so Weitling, darum, ein Gleichgewicht zwischen den Begierden und den Fähigkeiten der Menschen herzustellen, und das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Die Gesellschaft kann, so Weitling weiter, immer nur das begehren, was sie auch zu befriedigen in der Lage wäre. Die Begierden sind also nie unrealistisch, sondern allenfalls ein verstellter Ausdruck dessen, was gesellschaftlich möglich wäre. Diese Harmonie der Fähigkeiten und Begierden ist das, was wiederhergestellt werden muss, und es ist das, was heute auf einem Niveau gegeben ist, das nur noch durch die Gemeinschaft verwirklicht werden könnte, das heißt durch die Gütergemeinschaft, den Kommunismus, also eine Gesellschaft ohne Eigentum. Umgekehrt ist in der gegenwärtigen Gesellschaft diese Harmonie auf das Empfindlichste gestört, und zwar durch das Eigentum und durch das Geldsystem. Im Abschnitt über den Urzustand legt Weitling gleichsam nebenbei offen, was man seine normativen Grundannahmen nennen könnte. Danach ist der schiere Mangel, der materielle Mangel, und man liest bei Weitling überall die Hungerkrisen des Vormärz hindurch, dieser materielle Mangel selbst ist nur Symptom einer schlecht organisierten Gesellschaft. Es gibt für ihn ein Unglück, das schlimmer ist als der Mangel, und das ist die Ungleichheit als solche. Umgekehrt gibt es bei Weitling ein Glück der Gleichheit, das nicht mit materieller Sättigung verwechselt werden darf. Zitat, glücklich ist nur der Zufriedene, und zufrieden kann nur der sein, der alles haben kann, was jeder andere auch hat. Selbst wenn alle satt werden, aber trotzdem Ungleichheit herrscht, sind die Menschen nicht glücklich, und selbst wenn es nur einmal die Woche Fleisch zu essen gibt, wie Weitling schreibt, aber alle gleich dabei sind, sind die Menschen glücklich. Gleichheit ist die dem Naturgesetz adäquate Form menschlichen Miteinanders, weil es nur in der Gleichheit freien Austausch ohne Dünkel und Erniedrigung gibt. Dieser Punkt zieht sich bei Weitling durch, auch in den Zeitschriften geht es immer wieder um Würde, nicht nur um Sättigung. Mich hat das an E.P. Thompsons Warnung erinnert bei der Entstehung der Arbeiterbewegung, das, was Thompson die Bread-and-Butter-Issues nennt, nicht zu überschätzen. Ich betone diesen Akzent bei Weitling auch, weil es im Folgenden bei ihm dann doch hauptsächlich immer um Bread-and-Butter-Issues geht, aber man sollte die naturrechtlich egalitäre Grundierung des Ganzen dabei nie außer Acht lassen. Die verschiedenen Formen des Eigentums, deren Genese Weitling dann rekonstruiert, sind schlecht und gehören abgeschafft, weil sie Ungleichheit und damit dann sekundär auch materiellen Mangel produzieren. Eigentum ist Diebstahl, diesen Satz Proudhons paraphrasiert Weitling in immer neuen Varianten, um zu zeigen, dass die Eigentumsform als solche ein Unrecht ist und nicht bloß ein ungerecht verteiltes Eigentum. Gerecht verteiltes Eigentum gibt es nicht. Das ist Weitlings zentrale These, weil Eigentum eben immer Ungleichheit und ungleiche Verteilung bedingt. Ein erster Höhepunkt des Buches ist sicher der lange Abschnitt über die Erfindung des Geldes. Das Geld wird eingeführt, so behauptet es die Ideologie, die Weitling entlarven will, als bloße Abbreviatur, als Mittel, den gesellschaftlichen Austausch bequemer vonstatten gehen zu lassen. Die fürchterlichen Folgen dieser vorgeblich harmlosen Erfindung zeigt Weitling dann. Denn in Wirklichkeit ist das Geld vor allem ein Mittel, Zitat, die gesellschaftliche Ungleichheit zu erhalten, Zitat Ende, und zwar durch eine Naturalisierung dieser Ungleichheit. Im Geld, vor allem in der Abstraktionsleistung, die das Geld vollzieht, wird nach und nach unsichtbar und dann vergessen, wofür das Geld eigentlich steht. Wir sind gewillt, das Geld als natürliches Ding hinzunehmen, gerade in und wegen seiner Künstlichkeit. Wofür aber steht das Geld eigentlich? Bei dieser Frage nähert sich Weitling werttheoretischen Überlegungen bis auf Rufweite an, um dann doch haarscharf daran vorbeizusegeln. Weitling nimmt, wie an vielen anderen Orten auch, bestimmte marxische Gedanken vorweg, weil er sich auf die gleichen Quellen wie Marx bezieht, hier auf die englische Nationalökonomie. Und ob er das jetzt selbst gelesen hat oder wiederum durch französische sozialistische Theorie vermittelt bekommen hat, das ist dann vielleicht auch sekundär. Es gibt auch bei Weitling eine enge Verbindung von Geld und Arbeit. Diese enge Verbindung zeigt sich darin, dass aus der Geldform notwendig die Lohnform folgt und damit die Ablösung der Sklaverei durch die Lohnsklaverei. Das Geld wird, wie Weitling schreibt, zur Geißel, also zum Instrument des Kommandos über die Arbeit, aber es ist nicht mehr sichtbar, wer die Geißel führt. Dadurch aber ist die Lohnsklaverei für Weitling noch schlimmer als die alte Sklaverei. Erstens materiell, weil für den Lohnsklaven nicht einmal die kümmerlichste Subsistenz garantiert ist, wenn er keine Arbeit findet. Und zweitens moralisch, weil beim Lohnsklaven der Zwang verinnerlicht wird und er sich gleichsam aus freien Stücken in der freien Konkurrenz gegen seine Klassenbrüder durchbeißen muss. Das Geldsystem korrumpiert den gesamten sozialen Körper, weil es alles gleichgültig macht. Im Geld verkörpert sich eine Ideologie, deren Gewalt für das Funktionieren des Systems genauso wichtig ist wie der nackte Überlebenszwang. Darüber hinaus zurrt Weitling den Zusammenhang von Geld und Arbeit, genauer den von Geld und Arbeitszeit, aber noch enger. Das Geld, so heißt es, habe die Bestimmung, Zitat, den gegenseitigen Austausch der Produkte und die zur Hervorbringung derselben nötige Arbeitszeit zu regeln, Zitat Ende. An anderer Stelle heißt es bündig, der Wert aller Produkte wird nach Arbeitszeit berechnet. Das Hauptproblem im Geldsystem liegt für Weitling nun in dem Umstand, dass im Geld nicht sichtbar bleibt, welche Arbeit hier in Austauschform gebracht wird und dass man dadurch schließlich vergessen kann, dass es überhaupt Arbeit ist, die sich im Geld eine austauschbare Erscheinungsform gibt. Dadurch kann das Volk von den Geldmännern, den Profiteuren des Geldsystems, übers Ohr gehauen werden, wie es bei Weitling heißt. Geld ist für Weitling also primär ein Instrument der Täuschung, während es bei Marx gerade umgekehrt der getreue Ausdruck einer bestimmten Organisationsweise der gesellschaftlichen Produktion und Distribution ist, nämlich der Warenproduktion. Bei Marx ist die Abstraktionsleistung des Geldes, dass man ihm zum Beispiel gerade nicht ansieht, welche Arbeit durch die gekaufte Arbeitszeit etwa materiell verausgabt wurde. Bei Marx ist die Abstraktionsleistung des Geldes Ausdruck einer real vonstattengehenden Abstraktion, nämlich der Vermittlung des Austauschs über gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeitszeit. Damit aber ist gerade die Abstraktionsleistung des Geldes Voraussetzung für seine Funktionsweise als Medium gesellschaftlicher Synthesis. Das sieht Weitling nicht. Dafür sieht er eine andere Funktion des Geldes umso schärfer, nämlich die, Medium gesellschaftlicher Spaltung zu sein. Weitling betont, so könnte man sagen, den Klassencharakter des Geldes, die konstitutive Funktion des Geldes bei der Klassenbildung, und zwar tut er dies in einer Weise, wie sie, wenn nicht bei Marx selbst, so doch bei den Marxisten des späteren 19. Jahrhunderts nicht denkbar wäre. Ohne über einen scharf umrissenen Begriff von Ausbeutung zu verfügen, betont Weitling doch, dass das Geld als solches Ausbeutung bedeutet, nicht erst der verschnittene, geraubte, vorenthaltene Lohn. Er ist dadurch immun gegen den späteren Umverteilungsoptimismus der Sozialdemokratie, der sich auch schon bei einigen seiner Zeitgenossen findet. Das ist jetzt ein guter Punkt, um den Sprung in den zweiten Abschnitt zu wagen. Also es geht nach dem Kapitel über die Erfindung des Geldes dann eben noch weiter. Ich habe das eben kurz skizziert, bis hin zu einem Abschnitt über Religion und Sitten. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen vorstellen, sondern jetzt in diesen zweiten Abschnitt springen, also raus aus dem historisch-kritischen Teil, rein in den utopisch-konstruktiven. Im zweiten Abschnitt, also in diesem Ideen zu einer Reorganisation der Gesellschaft, entwirft Weitling eine Idealgesellschaft, so wie sie sich für ihn zum gegenwärtigen historischen Stand der gesellschaftlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten als wünschenswert und umsetzbar darstellt. Bei diesem Entwurf stehen zwei Punkte im Zentrum. Zum einen die Verwandlung politischer Herrschaft in Verwaltung, zum anderen die Reorganisation der gesellschaftlichen Arbeit nach dem Prinzip einer Ökonomie der Zeit. Zum ersten Aspekt. Die gegenwärtige schlechte Organisation der Gesellschaft zeigt sich für Weitling auch darin, dass es einen abgetrennten Bereich der Gesellschaft gibt, in dem politische Herrschaft als Regierung ausgeübt wird. Ein Bereich, in dem, so Weitling, die Ordnung des Befehls herrscht. Schlecht ist diese Abtrennung, weil sie sich als unfähig zu einer sinnvollen Organisation der gesellschaftlichen Arbeit erweist. An die Stelle des Befehls soll die Regelung treffen, an die Stelle der Regierung die Verwaltung. An die Stelle soll treten. Verwaltung muss angeleitet werden durch die Wissenschaft und eines der zentralen Probleme besteht dann darin, die fähigsten Köpfe, die Genies, wie Weitling schreibt, gerade wirklich ans Ruder zu bringen. Es sollen also Fähigkeitswahlen stattfinden, wobei sich dann das Problem stellt, dass man in gewisser Weise schon sehr fähig sein muss, um Fähigkeit einschätzen zu können. Weitling gerät hier, wie ich denke, ziemlich ins Schlingern. Er entwirft schließlich ein Direktorialsystem, in dem ein Triumvirat, an der Spitze steht, das durch Werkvorstände, Meister und Zentralmeisterkompanien beraten wird. Das hört sich im Detail alles sehr, sehr 19. Jahrhundertmäßig an und ist sicher auch ein Erbe der Ordnungsutopien der Aufklärung. Der letztlich aus dem Saint-Simonismus stammende Slogan, dass an die Stelle der Regierung über Personen die Verwaltung von Sachen treten soll, ist aber ein Satz, den wir nicht nur bei Weitling finden, sondern auch zum Beispiel in Engels Anti-Düring. Und wenn man sich über die Hemdsärmeligkeit von Weitlings System lustig macht, was an dieser Stelle, also es ist schwer, das nicht zu tun, dann muss man sich auch fragen, wie man dann eben zu den entsprechenden Stellen bei Marx und Engels steht und was man gleichzeitig, muss man sich Gedanken darüber machen, wie eine praktische Kritik der Politik denn sonst aussehen könnte. Ich will mich auf diese ganze Sache, dass Verwaltung an die Stelle von Regierung tritt, jetzt gar nicht weiter kaprizieren. Interessant ist für mich der zweite Aspekt, nämlich der ökonomische. Hier stellt sich die Frage, also hier muss man fragen, wie sich Weitling die Reorganisation der gesellschaftlichen Arbeit vorstellt. Ich habe das nun in einigen Punkten zusammengefasst. Zunächst ist klar, dass es einen Arbeitszwang geben muss, und zwar mit einer gleichen Arbeitszeit für alle. Diese gleiche Arbeitszeit für alle setzt Weitling auf 6 Stunden täglich fest, was auch schon für uns nicht besonders viel ist, damals aber tatsächlich irgendwie utopisch klingt gegenüber den üblichen 12 bis 16 Stunden, die ein durchschnittlicher Proletarier arbeiten musste. Weitling sagt, diese Begrenzung auf 6 Stunden ist möglich, erstens dadurch, dass alle arbeiten müssen, dass es also auch keine Müßiggänger mehr gibt, zweitens durch den ungehinderten Einsatz von Maschinen, drittens durch die Abschaffung aller überflüssigen Arbeiten. Und hier ist es ganz interessant, was Weitling da aufzählt, was alles überflüssig ist an Arbeiten. Das sind alle Arbeiten, die aus der schlechten Organisation der gesellschaftlichen Arbeit gegenwärtig resultieren. Also der ganze Vertrieb, der Handel, die Werbung. wird dann auch schon genannt. Es gibt da ganze Tiraden gegen die Ladenhocker, die den ganzen Tag im Laden sitzen und nur darauf warten, dass ein Kunde kommt und dann vielleicht 2 oder 3 Kunden bedienen. Diese Ladenhocker könnten auch arbeiten, wenn man die Läden einfach als Depots organisieren würde, wo man hingeht und sich nimmt, was man braucht. Weil alle arbeiten, und hier merkt man dann die Erfahrung des Proleten, weil alle Arbeiten letztlich immer die Gefahr des Stumpfsinns enthalten, darf jeder Arbeitende im 2-Stunden-Takt die Tätigkeit wechseln. Das ist ein Erbe Fouriers und der Idee einer Travail attraktiv. Drittens wird die geleistete Arbeitszeit in ein Stundenbuch eingetragen. Und mit diesem Stundenbuch kann man dann wiederum alle notwendigen Dinge des Lebens an dafür vorgesehenen Stellen abholen. Gleichzeitig wird so aber auch kontrolliert, dass jeder seine Arbeitszeit tatsächlich auch ableistet. Der besondere Clou bei Weitling, der ihn über die damals üblichen Ideen einer allgemeinen Verwaltung des Mangels hinaushebt, ist nun, dass er in seinem System die Möglichkeit, Kommerzstunden abzuleisten, so nennt er das. Das sind Arbeitsstunden, die über die vorgesehene Arbeitszeit hinaus abgeleistet werden und die es dann ermöglichen, besondere Genüsse zu pflegen, die nicht zum allgemein festgesetzten Lebensstandard des Notwendigen gehören. Und zwar natürlich nur solche Genüsse, die nicht allgemein schädlich sind. Dabei geht er gleichzeitig davon aus, dass es eine langsame Steigerung des Lebensstandards gibt. Also dadurch, dass immer mehr Leute bestimmte Genüsse begehren und dafür dann Kommerzstunden ableisten, wird das irgendwann zum allgemein Notwendigen gezählt. Und es gibt also eine beständige Ausdifferenzierung der Bedürfnisse. Auch dazu dienen diese Kommerzstunden. Aber solange das noch nicht zum Standard gehört, hat jeder die Möglichkeit, über seine 6 Stunden täglich und über seine 300 Arbeitstage im Jahr was immerhin 2 Monate Urlaub bedeutet, mehr zu arbeiten und dadurch irgendwie Genussstunden einzufahren. Aus den Kommerzstunden heraus, aus dem Kommerzstundensystem heraus, entwickelt sich das Stundensystem und das Stundenbuchsystem dann aber auch zu einer verallgemeinerten Währung. Für Erfindungen, die der Allgemeinheit zugutekommen, indem sie etwa Arbeitszeit dann einsparen, können Kommerzstunden gutgeschrieben werden. Ebenso dafür, dass jemand Arbeiten verrichtet, die sonst keiner machen will. Also wenn man beispielsweise 1 Stunde Klo putzt, werden dafür 3 Stunden Kommerzstunden gutgeschrieben. Auch literarische Werke, die allgemein angenommen werden, können mit Kommerzstunden honoriert werden. Gleichzeitig werden diese Kommerzstunden, die also in diesem Buch auch eingetragen werden, zu festgesetzten Terminen immer wieder gelöscht. Also man muss die tatsächlich auch verbrauchen. In diesem Abschnitt über die Kommerzstunden, der zu den längsten des ganzen Buches gehört, geht Weitling dann auch ausführlich auf die naheliegenden Einwände ein, die man gegen dieses System erheben könnte. Der erste und sicher triftigste ist die Frage, was diese Kommerzbücher, in denen das Stundensystem jedes einzeln dokumentiert wird, denn der herkömmlichen Geldwährung voraus haben. Und darauf gibt Weitling wiederum eine ganze Reihe von Antworten. Erstens sagt er, dass sich Kommerzstunden im Gegensatz zum Geld nicht unbegrenzt erwirtschaften und anhäufen lassen. Zweitens, weil das ganze System auf tatsächlich abgeleisteter Arbeitszeit beruht, kann sich niemand der Notwendigkeit, überhaupt zu arbeiten, entziehen und niemand kann andere für sich arbeiten lassen. Drittens, die Kommerzstunden können nicht verschenkt, verspielt, vererbt oder gestohlen werden. Sie verhindern auch Bestechung und Betrug, also all die Formen der Korruption des gesellschaftlichen Körpers, die Weitling beim Geldsystem anprangert. Viertens, zeigt Weitling, dass aus der Selbstbezüglichkeit des Geldsystems und aus dieser Abstraktheit des Geldsystems notwendig das Profitsystem entspringt. Das kann mit Kommerzstunden nicht passieren. Kommerzstunden können nicht Selbstzweck werden. So wie der Wert immer mehr Wert hackt, können Kommerzstunden gerade keine Mehrkommerzstunden hacken. Erst im Kommerzstundensystem ist es deshalb auch möglich, dass die neue Maschinerie, die erfunden wird, tatsächlich zur Arbeitszeitverkürzung eingesetzt wird, während sie im Geldsystem nur zur Steigerung des Profits dient. Und fünftens, und das ist dann der schwierigste und interessanteste Punkt auch, Weitling sagt, indem offengelegt wird, dass die Arbeitsstunde das Maß der allgemeinen Wertbestimmung ist, dadurch, dass das offengelegt wird, wird sich, so ist Wertling sicher, die Gesellschaft bei allen anstehenden Aufgaben immer fragen, ob diese zu investierende Arbeitszeit die Sache wirklich wert ist. Also man kann beispielsweise, wenn es um Geld geht, 10 Milliarden einfacher im märkischen Treibsand versenken, als wenn man sich tatsächlich fragt, ob dafür auf 5 Jahre lang die gesamte Arbeitszeit eines Großteils der arbeitsfähigen Bevölkerung in das Projekt gesteckt werden soll. Die Offenlegung der Arbeitszeit als Berechnungsgrundlage führt zugleich dazu, dass Weitling einen starken Akzent auf die allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit als verbindliches Ziel legt. Alles, was man einsetzt, soll letztlich diesem Ziel dienen. Es gibt bei Weitling so etwas wie den Versuch einer Defetischisierung der ökonomiekritischen Basiskategorien, den Versuch, diese Kategorien durchsichtig zu machen auf das, was in ihnen wirklich auf dem Spiel steht, nämlich letztlich die Lebenszeit jedes Einzelnen. Kurz, das, was Weitling etwas drollig vielleicht als Kommerzstundensystem entwirft, nähert sich zumindest dem an, was Marx in den Grundrissen als Ökonomie der Zeit skizziert, in die sich schließlich alle Ökonomie auflösen soll. Auch das Ziel, das letzte Ziel, nämlich die Akkumulation disponibler Zeit für den Einzelnen, ist gleich. Das wäre sicherlich jetzt ein Punkt, über den man gleich noch diskutieren könnte. Wo wir jetzt schon bei den Grundrissen waren, die Grundrisse sind in ihrer Rezeptionsgeschichte ja gerade vom heterodoxen Marxismus immer wieder als Korrektiv zu den ökonomiekritischen Schriften des reifen Marx gelesen worden. Verkürzt sieht diese Lesart so aus: Im Kapital droht, also im marxischen Kapital, droht in der dialektischen Selbstdarstellung des ökonomischen Bewegungsgesetzes, in der Selbstentfaltung der Kategorien von Wert, Ware und Geld, der Klassenkampf verloren zu gehen. Dagegen zeigen die Grundrisse, dass schon in den ökonomiekritischen Basiskategorien der Klassenkampf überall drinsteckt, dass eben auch das Geld und nicht nur seine Verteilung einen Klassencharakter aufweist. Eine solche Lesart der Grundrisse hat beispielsweise Toni Negri in seinem Buch Marx, Oltre Marx entwickelt. Negri findet hier in den Grundrissen einen anderen, einen kämpferischen, einen antagonistischen Marx. Diese Oppositionsbildung zwischen den zwei Marxen, also diese Konstruktion eines doppelten Marx, ist sicherlich selbst wieder etwas zu einfach, aber es lässt sich doch eine gewisse Verwandtschaft zwischen Weitling und dem Marx der Grundrisse feststellen, denke ich, auch und gerade in der Form, wie Negri ihn diesen zweiten Marx konstruiert. Auch bei Weitling gibt es eine Spannung, eine innere Doppelung, und bei auch eben eine andere als bei Marx. Diese Spannung ist bei Weitling die zwischen utopischem System und klassenkämpferischer Haltung. Und auf diese Spaltung möchte ich nun abschließend eingehen. Auf der einen Seite entwickelt Weitling eine heiße Kritik der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit, eine Kritik, die deshalb heiß ist, weil sie in allen vorgeblich noch so neutralen Gegebenheiten den Kampf aufspürt. Wem nützt das? Wer beherrscht hier wen? Sind immer die Fragen, die er stellt. Gegen diesen heißen, klassenkämpferischen Akzent stellt Weitling dann in seinem utopischen System eine totale Depolitisierung. Er entwickelt eine Faszination für kalte, wissenschaftliche Verwaltung. An die Stelle umstrittener Entscheidungen sollen unstrittige Regulationen im Einklang mit den Naturgesetzen treten, wie er immer sagt. Es herrscht hier das kalte Ideal absoluter Konfliktfreiheit. Diese Spannung, die Weitling gar nicht zu bemerken scheint und die vielleicht auch zeitgenössisch sich gar nicht als Problem erscheinen konnte, tritt uns dann im dritten Abschnitt des Werkes, dieser Garantien, dann doch unvermittelt gegenüber, und zwar in einer Form, die dann auch in den 1840ern schon für Irritation und Ärger gesorgt hat. In diesem langen, immerhin 50 Druckseiten starken Abschnitt mögliche Übergangsperioden versucht Weitling, das uralte Problem einer Verknüpfung von Kritik und Utopie zu lösen. Er will die Kluft zwischen beiden überbrücken. Wie komme ich vom gegenwärtigen Zustand einer schlechten Organisation der Gesellschaft zur skizzierten harmonischen Organisation? Zur Beantwortung dieser Frage verlässt Weitling dann auch wieder das Gebiet der utopischen Konstruktion und begibt sich zunächst ins ideologiekritische, dann ins sozialrevolutionäre Handgemenge. Weitling geht zunächst verschiedene Vorschläge durch, die von anderen Sozialreformern der Zeit vorgebracht wurden, um die aktuelle schlechte Gesellschaftsform zu überwinden. Er geht dann diese Punkte durch, von Bildung für alle über Pressefreiheit und wahre Demokratie bis hin zu einer Reform des Steuersystems mit hoher Luxus- und Vermögenssteuer. Weitling geht diese Vorschläge durch und stellt entweder fest, dass sie am Grundübel der Gesellschaft nichts ändern oder aber unrealistisch sind, weil sie so tun, als ließe sich die herrschende Klasse mit diesen Mitteln quasi überlisten und unbemerkt in den Sozialismus ziehen. Der Abschnitt ist insofern gerade heute vergnüglich zu lesen, als man ihn ziemlich einfach und ohne Modifikation auf die heutige Lage und die heutigen Debatten übertragen kann. Gegen all diese Vorschläge, die entweder unrealistisch oder unzulänglich sind, betont Weitling dann die Notwendigkeit einer Revolution, die an die Wurzel greift, und diese Wurzel liegt für Weitling im Eigentum. Es muss also eine Revolution geben, die das Eigentum als solches angreift. Wie sieht diese Revolution nun aus? Das heißt, ganz einfach, Weitling stellt die immer gleiche Frage: Was tun? Erstens, sagt er, müssen wir weiter lehren und aufklären. Wenn das nichts bringt, und jetzt kommt ein längeres Zitat, das ich hier anwerfe, sagt er, zweitens, also was die Frage ist, was tun? Was soll man als Revolutionär jetzt tun? Zweitens, die schon bestehende Unordnung schnell auf den höchsten Gipfel zu treiben. Hierzu bedarf es der Aufopferung einiger, womöglich hochgestellter Männer, welche von allen Klassen der Gesellschaft als musterhaft und moralisch bekannt sind. Hiermit wird geholfen. Dieses Zweite ist, wenn das Volk der Geduldsfaden reißt, das letzte und sicherste Mittel. Es geht nun also um die Situation, dass man immer weiter aufgeklärt und gelehrt hat, aber sich die herrschende Klasse nicht belehren lassen will und nicht aufklären lassen will und man nun also in Aktion treten muss. Und hier entwirft Weitling die Idee, dass es sozusagen sozialrevolutionäre Kerne geben soll, die moralisch hochstehend sind, also nicht im Ruch stehen, sich letztlich nur selbst bereichern zu wollen, und dass diese Kerne dann die soziale Unordnung schüren und damit das Volk anstecken. Wenn das dann gelungen ist, können sich die Anstifter wieder ins Volk zurückziehen. Wenn wir uns in dieser Phase befinden, dann ist es, wie Weitling schreibt, nicht mehr nötig, Systeme aufzustellen und Verbesserungen vorzuschlagen. Mit anderen Worten, das utopische System, in dem diese Sätze immerhin zu stehen kommen, begrenzt sich selbst und behauptet letztlich sein Überflüssigwerden. Der Bruch mit dem utopischen System ist im System selbst bedacht. Was aber heißt Unordnung auf den Höhepunkt treiben? Wenig später heißt derselbe Prozess dann Krieg gegen das Eigentum. Noch ein paar Seiten später, man merkt dann förmlich, wie Weitling sich in Rage schreibt, verkündet Weitling eine neue Taktik und eine neue Moral. Dann muss eine Moral gepredigt werden, die noch niemand zu predigen wagte und jede Regierung des Eigennutzes unmöglich macht. Eine Moral, welche das blutige Schlachtfeld in den Straßen, in welchem das Volk doch immer den Kürzeren zieht, in einen fortwährenden Guerillakrieg verwandelt, der alle Spekulationen der Reichen auf den Schweiß der Armen zunichte macht und welchen die Macht der Soldaten, Gendarme und Polizeidiener nicht zu dämpfen imstande ist. Eine Moral, welche uns ganze Legionen Streiter zuführen wird, deren Mitwirkung wir jetzt noch verabscheuen. Zitat Ende. Wer diese Mitstreiter sind, stellt Weitling im nächsten Abschnitt klar. Die verelendeten, pauperisierten, verzweifelten großstädtischen Massen. Die Massen, die 1842 noch pauschal Proletariat genannt wurden, deren unterste Segmente, und von denen spricht Weitling hier zweifellos, wenig später aber als Lumpenproletariat ausgesondert werden. Wie sieht nun dieser fortwährende Guerillakrieg gegen das Eigentum aus? Weitling wird in diesem Abschnitt dann zwar teilweise richtiggehend apokalyptisch, er spricht von einer 20-jährigen Periode größter Unordnung, durch die die Gesellschaft wie durch ein Purgatorium gehen muss. Er rückt aber nicht recht mit der Sprache raus, wie konkret der Guerillakrieg auszusehen hat. Die Quellen berichten allerdings von Debatten im Bund der Gerechten, in denen diese Frage konkretisiert wurde. Es geht, das wird klar, um kollektive Eigentumsdelikte, um massenhaft organisierten Diebstahl, um gezielte Zerstörung von Eigentum, um Betrug. Alles wohlgemerkt immer nicht auf individuelle Rechnung, sondern kollektiv abgesprochen, immer im Dienst der Sache. Wie das aber dann allerdings aussieht, wenn diese Praktiken, wie ja durchaus geplant, von den organisierten, moralisch hochstehenden Kernen auf die pauperisierten Massen übergreifen, darüber finden wir bei Weitling selbst zumindest wenig. Bei ihm heißt es dann immer, und dieser Satz findet sich an einigen Stellen in den Garantien, weiter lässt sich hierüber nichts sagen. Weitling droht, hier ganz unverhohlen, um eine hegelsche Kategorie zu verwenden, den Herrschenden mit einer gezielten Verpöbelung der Armen. Genau davor haben aber nicht nur die Herrschenden Angst, sondern auch viele seiner Mitstreiter. Bevor wir uns auf diese Debatte einlassen, müssen wir noch kurz müssen wir versuchen, noch genauer zu verstehen, was Weidling mit seinem Guerillakrieg gegen das Eigentum meint und was dabei an taktischen und strategischen Einsätzen auf dem Spiel steht. Es gilt, so Weidling, den Gegner an seiner schwächsten Stelle zu fassen, und das ist das Eigentum. Es geht darum, dieses Eigentum auf die eine oder andere Weise zu entwenden oder aber politisch die Eigentumsrechte als solche anzugreifen. Die spätere Arbeiterbewegung und hier besonders die Gewerkschaftsbewegung, die Weidling schon früh als quasi identitätspolitische Angelegenheit eines beschränkten Teils des Proletariats abgelehnt hat, die Arbeiterbewegung ist hier einen anderen Weg gegangen, mit ähnlichen Argumenten allerdings. Hier wurde als schwächste Stelle des Gegners, des Kapitalisten, ausgemacht, dass dieser auf die Arbeitskraft der Proletarier angewiesen ist. Wichtigstes Kampfinstrument wurde folglich die kollektive Weigerung, die eigene Arbeitskraft zu verausgaben, vulgo der Streik. Nun hat der Streik als privilegierte oder gar als alleinige Kampfform des Proletariats einige Tücken. Zunächst greift das Proletariat im Streik letztlich auch immer seine eigene Reproduktion an. Dass das Kapital die Arbeit mehr braucht als umgekehrt die Arbeit das Kapital, ist sicher richtig, aber vielleicht hält das Kapital trotzdem länger durch. Es ist die bekannte Tragik aller Streiks, dass sie irgendwann gebrochen werden und irgendwann gebrochen werden müssen, und zwar aus nur allzu verständlichen Gründen. Dieses Problem stellt sich bei einem Krieg gegen das Eigentum in der von Weidling skizzierten Form nicht. Der Angriff gilt hier ebenso sehr einer Basiskategorie der bürgerlichen Ordnung, dem Eigentum, aber nebenbei fällt dabei immer noch genug ab, was die Kämpfenden entweder selbst zu ihrer Reproduktion benötigen oder anderen zur Verfügung stellen können. Also kurz, man kann sie eigenen Reproduktionsmittel stehlen. Beim Streik als proletarischer Kampfform stellt sich zudem noch ein weiteres, womöglich noch gravierenderes Problem. Diese Waffe kann nur von denen angewendet werden, an deren Arbeitskraft der Gegner überhaupt interessiert ist. Die unterbeschäftigten oder arbeitslosen urbanen Unterschichten, an die sich Weidling explizit wendet, sind hier ausgeschlossen. Es droht also eine Spaltung des Proletariats selbst durch seine eigene Waffe. Und es ist diese Spaltung, die bei der Konstitution der Arbeiterbewegung dann auch organisatorisch festgezurrt wurde. Die Spaltung zwischen ehrlichem Arbeiter und Pauper, zwischen Proletarier und Lumpenproletarier. Diese Spaltung ist mit Weidling nicht zu machen, und das ist auch das, was an ihm heute interessant ist. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, abschließend auf diesen Streit zwischen Marx auf der einen Seite und der Mehrheitsfraktion des Bund der Gerechten und auf der anderen Seite Weidling einzugehen, auch wenn diese Gegenüberstellung jetzt zum Schluss etwas schematisch geraten muss. Marx und mit ihm eben die Mehrheit im Bund der Gerechten setzt auf eine langfristige strategische Anlage der Bewegung. Er setzt letztlich auf einen Parteiaufbau, der in der Lage ist, strategisch über den heutigen und morgigen Tag hinaus zu denken. So ist es denn auch Marx' Strategie in der 48er-Revolution, zuerst ein Bündnis zwischen Proletariat und revolutionärer Bourgeoisie zu stiften, um erst eine bürgerlich-politische und dann eine proletarisch-soziale Revolution zu entfachen. Weidling hingegen denkt kurzfristig taktisch. Er favorisiert eine, wie er schreibt, lustige, kräftige Übergangsperiode, also eigentlich eine Übergangsperiode, die keine ist. Er fordert die sofortige Aneignung aller Möglichkeiten. Die Frage, ob die Menschheit schon reif für die Revolution ist, stellt sich für ihn eigentlich nicht, weil die Menschheit in jedem historischen Augenblick immer nur ein besonderes Verhältnis von Begierden und Fähigkeiten verwirklichen kann. Und das ist eben das, was gerade zu der Zeit ansteht. Der Akzent auf einem revolutionären Jetzt und alles sofort schlägt sich auch in Weidlings politischer Taktik nieder. Ein Bündnis mit der Bourgeoisie hält er für illusorisch. Dabei könnte das Proletariat immer nur den Kürzeren ziehen. Wenn man schon kämpft, so schreibt er, immerhin schon 1842, dann kann man auch gleich für das kämpfen, was man wirklich will. Das revolutionäre Maskenspiel, das Marx und seine Genossen in der 48er-Revolution dann zunächst in der Neuen Rheinischen Zeitung gespielt haben, also dass man sagt, es geht um demokratische Revolution, es geht um eine Machtergreifung des Bürgertums und das Wort Kommunismus und Proletariat erstmal verschweigt, ist für Weidling von vornherein vergebene Liebesmüh, weil das Bürgertum sie dem Proletariat nicht danken wird. Ironischerweise musste Marx und der Bund der Kommunisten diese Erfahrung dann im Verlauf der Revolution auch machen, und zwar ziemlich genau ein Jahr, nachdem Weidling und seine Fraktion unter anderem wegen diesem Streitpunkts aus dem Bund ausgeschlossen wurden. Aber natürlich kam es dann auch danach zu keiner Aussöhnung, denn ein anderer Streitpunkt bleibt bestehen. Weidling setzt weiterhin auf ein weit gefasstes, inklusives Proletariat, ein Vormärzproletariat, wenn man so will, das auch alle in der aktuellen Gesellschaft nicht produktiven, überflüssigen Elemente umfasst. Deshalb schreibt er ausdrücklich fest, dass die Arbeitergemeinschaften auch allen Arbeitslosen offen stehen sollten und dass diese Offenheit die Gemeinschaften erst attraktiv macht. Diese Option wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts dann von der Entwicklung überrollt und die sich konstituierende Arbeiterbewegung hat daran ihren Anteil gehabt. Schon 1847 hat ironischerweise der Selbstdissidente Moses Hess in einem Artikel festgelegt, dass unter Proletariat eigentlich nur die Klasse der Industriearbeiter zu verstehen sei. Und wenn es eine solche in Deutschland gerade nicht gäbe, dann müsse man eben dort auf eine Revolution noch warten. Die marxische Theorie hat der Spaltung des Proletariats durch die Arbeiterbewegung zumindest Unterfütterung gegeben. Sie hat der Konzentration der Bewegung auf den Industriearbeiter historisch Vorschub geleistet. Und ob das jetzt schon eindeutig in der marxischen Theorie selber programmiert ist, darüber kann man sicherlich streiten. Das historische Faktum ist aber, so denke ich, unbestreitbar. Was hat das, und jetzt komme ich tatsächlich zum Ende, alles mit dem Utopiebegriff zu tun? Mit der Verdrängung weit links aus der Arbeiterbewegung sind alle die Teile seines Projekts, die als sozialrevolutionäre Realpolitik gedacht waren, zur utopischen und das heißt immer auch zur verantwortungslosen und illusorischen Spinnerei erklärt worden. Die proletarische Forderung, die Weitling aufstellt, sich die gerade bestehenden gesellschaftlichen Potenzen direkt und sofort anzueignen und die Ablehnung jeder Vertröstung wurden aus der Sicht der offiziellen Arbeiterbewegung als kleinbürgerlicher Utopismus gebrandmarkt. Trotzdem oder gerade deswegen flammen gerade diese Momente in revolutionären Umbruchssituationen immer wieder auf. Als ein Beispiel kann man an die italienische Bewegung der 1970er denken, mit ihren Praktiken, also die Autonomia Operaia, mit ihren Praktiken des proletarischen Einkaufs, also auch kollektive Diebstahlaktionen, oder der Autoreduzione, der eigenmächtigen Herabsetzung von Strom-, Gas- und Telefonrechnungen, der Mieten sowie der Preise des öffentlichen Nahverkehrs. Einer der Theoretiker der Autonomie, der schon erwähnte Toni Negri, hat Ende der 1970er Jahre die damals allgegenwärtige Frage, was kommt nach der organisierten Arbeiterklasse, mit der überraschenden Antwort gekontert, das Proletariat. In der Folge hat er dieses neue Proletariat mit seinem Begriff der immateriellen Arbeit dann aber wieder zum universellen Produzenten mystifiziert. Vielleicht kann uns Weitling helfen, das neue Proletariat, das Proletariat nach der Arbeiterklasse, nüchterner und realistischer zu begreifen. Ein Proletariat, das ganz wesentlich dadurch ausgezeichnet ist, dass es nach herrschenden Maßgaben unproduktiv und überflüssig ist.